Partei will Spanien rüsten mit dem Quinto-Regimiento. Die Partei will Spanien rüsten mit dem Quinto-Regimiento. Mit dem Quinto muss ich gehen, mit dem Fünften muss ich gehen. Denn auch ich will vorne stehen mit dem Quinto-Regimiento. Denn auch ich will vorne stehen mit dem Quinto-Regimiento. Ach Madrid, wie ich dich hüte, denn mit dir ist Spaniens Blüte. Unseres Volkes rote Blüte kämpft im Quinto-Regimiento. Unseres Volkes rote Blüte kämpft im Quinto-Regimiento. Mutter, Mutter, Mutter, ach, wink mir doch wieder. Mutter, liebe wohl, sagen heut unsere Lieder. Mutter, liebe wohl, sagen heut unsere Lieder.